Erster Salomo beendete sein Gebet. Da kam Feuer vom Himmel. Es verbrannte die Opfer. Gottes Herrlichkeit füllte den Tempel. Zweiter, die Priester konnten nicht in den Tempel gehen. Gottes Herrlichkeit war dort sehr stark. Dritter, alle Israeliten sahen das Feuer. Sie sahen Gottes Herrlichkeit über dem Tempel. Sie knieten auf dem Boden. Sie beteten Gott an. Vierter, der König und das ganze Volk brachten Gott Opfer. Fünfter, König Salomo opferte 22.000 Rinder. Er opferte auch 120.000 Schafe. Sechster, die Priester standen an ihren Plätzen. Die Leviten machten Musik für Gott. Sie benutzten die Instrumente von König David. Siebter, Salomo machte den Vorhof heilig. Er brachte dort viele Opfer dar. Der Altar aus Bronze war zu klein für alle Opfer. Achter, Salomo feierte das Fest 7 Tage lang. Viele Menschen aus ganz Israel kamen zu ihm. Neunter, am 8. Tag gab es eine große Versammlung. Sie feierten die Einweihung des Altars 7 Tage lang. Zehnter, am 23. Tag schickte Salomo die Menschen nach Hause. Sie waren sehr glücklich. Gott war gut zu seinem Volk. Elfter, Salomo baute den Tempel und seinen Palast fertig. Er schaffte alles, was er geplant hatte. Zwölfter, in der Nacht erschien Gott dem Salomo. Gott sagte, ich habe dein Gebet gehört. Ich habe diesen Ort gewählt. Dreizehnter, vielleicht regnet es nicht mehr. Oder Heuschrecken fressen das Land. Oder ich sende Krankheiten zum Volk. Vierzehnter, mein Volk soll dann zu mir beten. Sie sollen nicht mehr böse sein. Dann werde ich ihnen vergeben. Fünfzehnter, meine Augen werden offen sein. Ich werde auf die Gebete an diesem Ort hören. Sechzehnter, ich habe diesen Tempel gewählt. Mein Name soll für immer dort sein. Ich werde immer dort bleiben. Siebzehnter, du sollst so leben wie dein Vater David. Du sollst meine Regeln und Gesetze halten. Achtzehnter, dann wird deine Familie immer über Israel herrschen. Das habe ich David versprochen. Neunzehnter, aber vielleicht verlasst ihr meine Regeln. Vielleicht betet ihr andere Götter an. Zwanzigster, dann nehme ich euch aus diesem Land weg. Ich werde diesen Tempel verlassen. Andere Völker werden darüber lachen. 21. Dieser Tempel war früher sehr wichtig. Später werden die Menschen erschrecken. Sie werden fragen, warum hat Gott das getan? 22. Die Antwort ist, sie haben Gott verlassen. Sie dienten anderen Göttern. Darum brachte Gott dieses Unglück.